Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten News-Podcast in diesem Jahr. Und das ist eigentlich der erste News-Podcast in diesem Jahr. Aber wie ihr vielleicht wisst, gibt es im Januar jeden Jahres keinen News-Podcast bei uns. Da setzen wir nämlich immer aus, war die letzten beiden Jahre schon so. Und dieses Jahr ist das wieder so. Das heißt, wir starten jetzt mit dem ersten News-Podcast im Februar und fassen die News aus den Monaten Dezember und Januar 2013 beziehungsweise 2012, Dezember 2012 und Januar 2013 für euch zusammen. Und wenn ich von uns beziehungsweise wir spreche, meine ich natürlich mich und Marcel. Hallöchen. Dann auch noch Clemens. Seid gegrüßt. Und zu guter Letzt unseren Stargast, der auch mal wieder mit dabei ist, das ist Kevin. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, und dann möchte ich zunächst gleich nochmal darauf hinweisen, dass wir in diesem Jahr ein neues Intro bzw. auch Outro haben. Das Intro habt ihr ja hoffentlich schon gehört am Anfang dieses Podcasts und nicht übersprungen. Das Outro werdet ihr am Ende des Podcasts hören und ihr habt das wahrscheinlich... Ja, nicht vorspulen! Und ihr habt es wahrscheinlich auch schon beim Connellcast 57 zum dritten Kaito Kid Band gehört, der ja auch schon in diesem Jahr 2013 veröffentlicht wurde. Zudem starten wir dieses Jahr mit der vierten Staffel des Connellcast. Wir hatten ja die erste, zweite und dritte Staffel bereits hinter uns. Und jetzt starten wir dieses Jahr mit der vierten Staffel. Es gibt ja jedes Jahr bei uns eine neue Staffel sozusagen. Und damit ziehen wir jetzt auch mit dem deutschen Anime gleich. Hat ja schon mal was. Gut, dann würde ich gerne zu Beginn dieses Podcasts mal auf die Qualitätswoche im Wiki hinweisen. Die findet vom 1. bis zum 10. Februar 2013 bei uns im Wiki statt. Und da werden sich die Benutzer zusammenschließen und versuchen, möglichst viele Artikel qualitativ zu verbessern. Das heißt, es ist angelehnt an das frühere Qualitätsoffensiven-Wochenende. Das kennen vielleicht einige von euch, haben es vielleicht auch bei uns in früheren News-Podcasts schon mal gehört. Damals wurde versucht, über ein Wochenende möglichst viele Artikel zu verbessern. Dieses Mal wurde der Zeitraum erweitert. Das heißt, es sind 10 Tage, also zwei Wochenenden und die Woche dazwischen natürlich auch noch. Und ja, da könnt ihr gerne mal ins Wiki schauen und dort auch natürlich mithelfen und möglichst viele Artikel verbessern. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch dabei seid. Ich mache auf jeden Fall mit und freue mich da auf jeden Teilnehmer. Gut, dann kommen wir mal zum Connellcast. Da ist ja auch einiges erschienen im letzten Jahr noch und auch schon in diesem Jahr. Da fange ich mal an mit dem Kommentar Nummer 2 zu Film 15. Wir hatten ja vor langer Zeit schon mal einen Kommentar zu Film 14 veröffentlicht. Jetzt der Kommentar zu Film 15. Ihr könnt euch den Film, wenn ihr den habt, könnt ihr euch den parallel mit unserem Kommentar anschauen. Dann hört ihr immer unsere Kommentare zu entsprechenden Szenen aus dem Film. Und das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, denke ich, um auch mal ein paar Hintergrundinformationen zu bekommen. Und ja, Kevin und Clemens waren ja auch mit dabei. Und dementsprechend informativ dürfte es auch sicherlich sein. Also spaßig war die Aufnahme ja auf jeden Fall. Also ich war überrascht, ehrlich gesagt. Ich habe nicht mit einem so hohen Unterhaltungsfaktor gerechnet. Bin ich ehrlich. Ja, okay. Freut mich, dass es dir dich gefreut hat. Dann haben wir noch ein paar richtige Podcasts. Also der Kommentar ist natürlich auch ein richtiger Podcast. Aber wir haben auch noch normale Connellcasts veröffentlicht. Da fange ich einmal an mit der Nummer 55. Schnee, Winter und eiskalte Morde, wo wir uns alle Fälle aus Detektiv Conan und Kaito Kid mal anschauen, wo es um Winter, Schnee und irgendwas, was mit der eiskalten Jahreszeit zu tun hat, anschauen und mal genauer besprechen. Da könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr an solchen Fällen interessiert seid oder auch nicht. Wenn ihr gerne unsere Stimmen hören mögt, könnt ihr es natürlich auch gerne machen. Dann haben wir natürlich noch im letzten Jahr einen Jahresrückblick veröffentlicht. Wir konnten uns nicht nehmen lassen, mit Günther Jauch und Co. gleichzuziehen und auch einen Jahresrückblick zu veröffentlichen mit Cera, Rahm und ganz viel Spoiler. Also wir besprechen alles, was im letzten Jahr passiert ist. Da könnt ihr gerne mal reinschauen oder reinhören vielmehr, wenn ihr wissen wollt, was im letzten Jahr alles passiert ist. Und da gab es in diesem Jahr den ersten Podcast, den ich gerade eben schon erwähnt hatte, das ist der 57. Connellcast zum dritten Kaito Kid Band, der veröffentlicht wurde. Genau. Dann haben wir noch ein neues Conan-Quiz aufgenommen. Das ist die 6. Ausgabe mit unserem Kandidaten Erik. Das ist ja auch schon eine Weile her, dass es veröffentlicht wurde. Ich kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Naja, man will ja nicht spoilern, nicht, was da drin vorgekommen ist. Aber ja, wir nehmen dann, denke ich, auch demnächst die 7. Ausgabe aus. Und in den nächsten Wochen wahrscheinlich kommt auch noch ein Special, eine ganz besondere Ausgabe, die wir schon aufgenommen haben. Ja, genau, da bin ich auf jeden Fall auch schon drauf gespannt und ich freue mich natürlich auch, das dann veröffentlichen zu können. Und ja, die 6. Ausgabe dürfte auf jeden Fall spannend sein, wie alle anderen Ausgaben auch. Auf jeden Fall mal reinhören und vielleicht auch noch melden, wenn ihr gerne Interesse daran habt, bei einem Projekt mit dabei zu sein, beim Conan-Quiz oder auch beim Conan-Café, das ich jetzt gerne noch vorstellen möchte. Wir haben ja in diesem Jahr mit einem neuen Projekt gestartet, das wir letztes Jahr schon angekündigt hatten, das Conan-Café. Das müsste auch schon veröffentlicht sein, wenn ihr diesen Podcast hört. In der ersten Ausgabe messen wir uns miteinander, also die Moderatoren, und eigentlich mit einem Gast, der leider bei der ersten Ausgabe, da hatten wir technische Schwierigkeiten, und wenn ihr Lust habt, bei einem Conan-Café mal dabei zu sein und euch mit uns einfach gemütlich zu unterhalten, über 1-2 Stunden lang, dann seid ihr herzlich eingeladen, euch da zu bewerben, und wir werden da auch rechtzeitig noch was bei uns im Newsblog veröffentlichen, also bei detektivconan-news.com einfach mal reinschauen, und dann seid ihr immer auf dem aktuellen Stand, was natürlich Conan angeht und auch was das Conan-Café beispielsweise betrifft, wo ihr gerne dabei sein dürft. Wir freuen uns da über jeden, der Lust und Zeit hat, da mit uns ein paar lockere Stunden im Café Poirot zu verbringen. Ja, leckere Gerichte inklusiv. Und Azusa Inomoto ist auch da, die uns fleißig bedient. Also das sollte man nicht verpassen. Ja, genau. Ja, dann haben wir noch 3 neue Ausgaben vom Mordfall im Mechanismentempel. Ich dachte, wusste gar nicht, dass es so viele waren in letzter Zeit. 7, 8 und 9. Schuss und Schatten, Tricks und Täter Teil 1 und 2. Wieder mal von Marcel veröffentlicht. Und ich denke, das dürfte bald oder in absehbarer Zeit auch mit dem 10. Teil weitergehen, nicht wahr? Genau, und mit dem 10. Teil wird es dann auch zu Ende sein. Und ich schau mal, vielleicht kriege ich den jetzt noch im Februar raus. Ja, ansonsten kommt der spätestens halt Anfang März. Und danach fange ich dann wahrscheinlich auch ein neues Spiel an. Von Conan natürlich. Ja, da sind wir natürlich schon gespannt. Dann sind wir soweit auch durch mit irgendwelchen Ankündigungen und Conan-Cast, Conan-Quiz, Conan-Café, alles mit Conan. Conan-Wiki, naja, dann nicht ganz. Aber wir machen jetzt weiter mit dem Anime in Deutschland, der sicherlich die meisten von euch interessieren dürfte. Da beginnen wir natürlich wie immer mit Viva, da gibt's ja wieder spannende Informationen. Zunächst einmal, auch schon noch aus dem letzten Jahr, dass Viva die Anime-Community, die einige von euch sicherlich kennen dürften, neu aufpoliert und mit einem Redesign und einem richtigen Forum neu startet. Nicht wahr, Kevin? Ja, so sieht es nämlich aus. War die Community doch vorher, sie war vorhanden, sie war zweckmäßig, aber das war es auch schon. Also ich habe mich umgesehen und konnte da viele neue Feinheiten erkennen. Und später wird die Community oder hat die Community in diesem neuen Jahr hier nochmal an Bedeutung gewonnen, nämlich hat dort eine Viva-Moderatorin der Community sich zu Wort gemeldet und uns ein paar wichtige Informationen zukommen lassen. Nämlich hat Viva angekündigt, beziehungsweise verlauten lassen, dass die Verhandlungen für Detektiv Conan und One Piece, sei ja nicht unerwähnt, immer noch laufen. Es war ja monatelang wirklich still. Man hat sich schon an, traumatisierte Fans haben sich schon an RTL2-Szenarien zurückerinnert. Aber tatsächlich hat sich Viva gemeldet, gesagt, hey Leute, wir sind noch am Ball, es ist alles noch offen. Und genauso sieht es aus. Was im Umkehrschluss allerdings heißt, dass wir noch keine neuen Informationen haben. Also eine positive, aber auch eine schlechte Nachricht. Dennoch überwiegt für mich persönlich der positive Teil. Ich meine, es hätte schon lange wieder vorbei sein können. Wir erinnern uns an früher. Ja, also nochmal zum Forum, das jetzt ja neu veröffentlicht wurde. Ich muss sagen, ich kann mich damit noch nicht ganz anfreunden. Ist für mich ein bisschen, noch neu. Ich fand das alte System eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber natürlich klar, da ist viel durcheinander gewürfelt worden und viele Beiträge waren doppelt, dann gab's Spam und hier dies und das. Und dass sie jetzt mit einem richtigen Forum mit Moderatoren auch starten, soweit ich weiß oder gehört habe, finde ich eigentlich auch besser. Aber wird sich dann im Endeffekt zeigen, wie sich dieses neue System dann bewährt. Ja, also die Mühen zeigen ja, dass sich Viva wirklich immer noch und aktuell für Animes interessiert. Weil ich meine, wenn die Folgen von Conan und One Piece schon seit, sagen wir mal, einem Monat auf Eis gelegen hätten oder auf Eis liegen würden, dann wäre die Aufpolierung ihrer eigenen Anime-Community natürlich für den Popo gewesen, ne? Ja. Also ihr wisst, was ich meine, und das heißt Positives für uns. Ich bin auch gespannt, wie das mit den Lizenzverhandlungen weitergeht. Überhaupt erstmal interessant zu wissen, dass es noch weitergeht überhaupt. Das gab's bei RTL 2 gab es ja nie Informationen dazu, aber dass Viva sich jetzt extra noch dazu äußert. Du hattest ja auch schon irgendwelche Vermutungen damals angestellt, dass Viva das eigentlich nur noch so am Leben hält. Ja, das finde ich sehr toll von Viva auch und muss sagen, ich würde es auf jeden Fall begrüßen, wenn neue Conan-Folgen kommen würden. Ist natürlich so eine Sache mit den ganzen Lizenzverhandlungen. Das dürfte natürlich um hohe Summen gehen und dementsprechend ist es natürlich auch verständlich, dass es da ein bisschen länger dauern könnte. Und deswegen überrascht uns auch RTL 2 demnächst mit neuen Folgen sonntags um 6 Uhr. Das wäre mal was. Ja, erst einmal läuft Conan ja noch in der Wiederholung, aktuell in der vierten Staffel schon. Und ich bin gespannt, auch wie es danach weitergeht. Da müsste sich Viva auch in absehbarer Zeit mal zu äußern, wenn dann das neue Programm rauskommt. Ich rechne mit einem Stopp, mit einem vorläufigen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das laufen wird. Zum Beispiel One Piece läuft ja auch schon seit Ewigkeiten auf dem gleichen Sendeplatz. Auch schon die zigte Wiederholung, sagt man das so? Auf jeden Fall. Nee, aber ja. ja, auf jeden Fall, Naruto hätten sie ja noch im Angebot, aber ich denke mal, das läuft auch nicht so gut, da es auch ziemlich geschnitten wurde und man das auch nicht ungeschnitten zeigen kann, will, keine Ahnung, was da und los ist. Und auch die Umfrage von damals, wir erinnern uns, diese altertümliche Facebook-Umfrage, auch dort wurde Naruto mit einem niederschmetternden Ergebnis bestraft. Auf jeden Fall läuft Conan jetzt auch noch nachts, das hatten wir schon berichtet, um 1 Uhr oder 1.30 Uhr oder irgendwo da um den Dreh. Ich habe da noch nie reingeschaut, aber... Es war aber auch früher schon so, ne? Nur dann kamen ja irgendwelche anderen Sachen und die haben dann diese 1 Uhr Wiederholungen wieder abgelöst. Das war früher schon so? Früher lief Naruto immer um... Conan lief auch mal nachts, bin ich mir ganz sicher. Nee, das möchte ich... Was? Ich bin mir sicher, dass es nicht so war. Ehrlich? Ja. Eigentlich. Das schaue ich nach dem Cast mal nach. So. Kannst du gerne machen, ja. Auf jeden Fall gab es gute Quoten für die Nachtausstrahlung. Also da konnten durchaus eine Menge Menschen noch erreicht werden. Das ist natürlich auch schön, dass sie abends oder nachts noch so viele Menschen einschalten und sich Conan auf Viva anschauen. Ja, Mordfälle sind ja nachts immer noch ein bisschen ein Stück attraktiver. Ja, gut. Dann, soweit noch zu Viva. Bei RTL 2 gibt es ja am Sonntag jetzt wieder ein neues Programm. Und was? Bei RTL wem? Was? Ja, RTL 2 schaltet jetzt zwei Episoden Detective Conan aus. was allerdings ein bisschen komisch ist, das sind verschiedene Uhrzeiten. 6.30 Uhr und 8.50 Uhr. Und zuerst wird die zweite Staffel um 6.30 Uhr ausgestrahlt und dann ab 8.50 Uhr die erste Staffel. Was natürlich überhaupt gar keinen Sinn macht, die beiden getrennt voneinander zu zeigen. Also Conan, Block sollte man vielleicht mal zusammen... Ja, und dann noch eine andere Staffel, ne? Also, das ist natürlich doppelt blöd. Ja, auf jeden Fall irgendwie sinnlos. Vielleicht denken sie, dass es verwirrend sein könnte, wenn irgendwie der erste Teil von einem Einteiler erst kommt und danach dann von der anderen Staffel irgendwie eine Fortsetzung von einem anderen Zweiteiler. Ah, das wär's ja, ne? das wäre ja witzig dann. Ja. Dann schließen wir das Thema RTL 2 mal schnell wieder ab, bevor wir hier noch in irgendwelche mit irgendwelchen Schimpfwörtern ausarten. Dann haben wir noch Kase, unser altbekannter Publisher, hat jetzt ein Ranking bekannt gegeben, das wir schon aus dem letzten Jahr kennen, wo alle Verkäufe zusammengefasst wurden und da wurde geguckt, welcher Film sich am meisten verkauft hat und so weiter und so fort. Da hat Detective Conan wieder mal sehr gut abgeschnitten, muss man sagen. Zwar nicht auf Platz 1, da landete der One-Piece-Film Schloss Karakuris Metallsoldaten, den ich nicht kenne und auch nicht gekauft habe, glücklicherweise. Aber direkt auf dem zweiten Platz landete die DVD-Version von den 15 Minuten der Stille, den wir sicherlich kennen und ihr hoffentlich auch alle im Regal stehen habt. Toller Film. Ja, sehr grandios, dass wir auf dem zweiten Platz gelandet sind. Und auch die anderen Conan-Filme sind alle in den Top 100 vertreten. Auf Platz 9 der 14. Film und ja, alles. Und so weiter, ja. Selbst Film 1 ist ja noch ziemlich weit oben. Ja, ich finde es spannend zu sehen, wie beliebt die ganzen Filme da sind. Da kann man ja schon so eine Tendenz eigentlich ablesen. Klar, dass 15 oben ist, dann kommen 14, 13, macht Sinn, weil die gerade erst veröffentlicht wurden sozusagen. Neu, ja. Dann quasi. Film 1, weil sich wahrscheinlich viele den ersten Film kaufen und dann natürlich mein einsteigen und weitermachen, ja. Ja, genau, mein persönlicher Favorit, der 6. Film, ziemlich weit oben, muss man da sagen, also in diesem System, wenn man das mal so betrachtet. Von daher, ja, freut mich auf jeden Fall sehr. Platz 41 ist doch eine gute Quote. Was ziemlich schade ist, finde ich, der 9. Film auf dem letzten Platz sozusagen, also Platz 82, das Komplott über den Ozean. Der letzte Conan-Platz, ja. Ja. Und auch, dass die Blu-ray-Version ziemlich, ja, von Film 14 hat die Blu-ray natürlich auch nicht so gut abgeschnitten. In diesem Fall war es, glaube ich, ein bisschen besser, Platz 68 diesmal, für die Blu-ray von Die 15 Minuten der Stille, von dem verlorenen Schiff im Himmel, ist die Blu-ray ja ganz rausgeflogen aus den Top 100. Die ist ganz raus, ja. Macht auch Sinn, weil sie sich einfach noch nicht so gut verkaufen, die Blu-rays. Also das ja, wahrscheinlich haben die klassischen Kinofilm-Zuschauer einfach nicht entweder die finanziellen Mittel oder eben in diesem Blu-ray-Player. Ja, ja, oder sie wollen einfach nur das Design behalten. Weil alle Conan-Filme auf DVD erscheinen ja, wenn sie noch in der Limited Edition sind, in dem Schuber. Die Blu-ray aber hat den nicht. Genau. Und die ist so kleiner und schmaler und alles so kompakt, dass es einfach nicht mehr daneben passt. Wobei, also normalen anderen Filme. Die Blu-ray ist wahrscheinlich mehr für die Hardcore-Fans oder für solche. Eigentlich schon, ja. Oder für Einzelkäufer, also die nur die Blu-ray haben wollen und den Rest gar nicht besitzen. Ja, genau. Wobei, also man muss ja erwähnen, die Technik oder die technischen Möglichkeiten mit der Blu-ray sind enorm höher. Ja, auf jeden Fall ist es aber auch so, dass Days of Thunder nicht mehr immer nur in Pappschubern veröffentlicht wird, sondern auch jetzt in normalen DVD-Verpackungen. Und wenn da alle Filme dann erstmal, wenn sich ein Fan jetzt neu einsteigt, sozusagen neuer Conan-Fan kommt, sich alle Filme in dieser neuen normalen DVD-Version kauft, dann kann er sich natürlich 14 und 15 auch in der Blu-ray-Fassung kaufen. Dann macht es natürlich keinen großen Unterschied, würde ich sagen. Von daher dann ist es nicht mehr so schlimm, so grob, ja. Ja. Gut, ich würde auf jeden Fall sagen, machen wir mal weiter, bevor wir diesen Podcast hier noch mit zu vielen Informationen zu Deutschland sprengen. Wir sind ja hier nicht im Film, die Bomben müssen da draußen bleiben. Wir machen jetzt mal weiter mit dem Manga in Deutschland. Da ist der dritte Band der Kaito Kid Treasured Edition erschienen. Und da haben wir auch einen Podcast zu veröffentlicht, der 57. Da könnt ihr alles nochmal nachhören. Und wenn ihr genau Informationen braucht, empfehle ich euch den Podcast dazu und ja, möchte auch jetzt nicht so lange hängen bleiben. Es gibt ja bald noch weitere Bände im Februar, den letzten Band der Kaito Kid Treasured Edition, der ja mit neuem Logo jetzt auch herauskommt, wenn ich das richtig vernommen habe von Kevin, der verfolgt das immer aktuell. Gemeinsam ich da gesucht und gefunden, zweimal. Oh je. Ja, um das vielleicht noch ein bisschen genauer auszuführen, EMA hat jetzt ein neues Logo und benennt sich auch um, nicht mehr Egmont Manga und Anime, sondern jetzt Egmont Manga, bleibt trotzdem noch EMA und hat jetzt ein neues Hochkant-Logo entworfen, das auf allen Bänden ab März eigentlich erst zu sehen sein soll. Aber schon ab Februar. Ja, und also, jetzt auch auf dem vierten Kaito Kid-Band zu sehen sein wird. Das heißt, wenn wir den vierten Kid-Band dann zu uns in die Sammlung stellen, wird das Logo ein wenig anders aussehen und das wird natürlich, finde ich auf jeden Fall nicht sehr gelungen. Zum Beispiel bei Carlsen gab es ja auch vor langer Zeit, was heißt langer Zeit, vor ein paar Jahren, eine Umstellung beim Logo und da haben sie Serien, die in naher Zukunft abgeschlossen werden sollten. Das heißt, in 3 bis 4 Monaten nach der Umstellung des Logos haben sie diese noch weiter mit dem alten Logo laufen lassen, um da keine Veränderung zu haben mittendrin. Und EMA macht jetzt genau das, was Carlsen eben bewusst vermieden hat. Und ich muss sagen, das hat Carlsen damals noch deutlich besser hinbekommen. Auch wenn mir EMA sehr sympathisch ist, leider. Das war ein Griff ins Klo, definitiv. Also, ja, vor allem, du sagst ja, eigentlich erst ab März, und so stand es ja auch in dem Forum von EMA, ne? Aber auch alle anderen Februar-Ausgaben, alle auf dem Bild, haben das neue Logo, wenn auch manchmal mit schönen farblichen Verzierungen und aber beim Kaito, das hätte nicht sein müssen. Nee, auf jeden Fall nicht. Wenn man es bei dem Organisationssonderband, der im März kommt, gemacht hätte, wäre es okay gewesen. Auch bei Band 75, der ja bald kommt, das muss ja sein. Dementsprechend wäre das okay gewesen bei Kaito Kid. Kann ich es nicht nachvollziehen, aber EMA hat sich dafür entschieden. Und wir werden abwarten und das dann im Podcast zum vierten Kaito Kid Band besprechen, der auch dann im kommenden Monat noch rauskommen wird. Vor einigen Jahren früher, als ja die Erstauflagen der Detektiv Conan Bände erschienen, da war ja das Logo von EMA ja noch ohne den weißen Hintergrund, wenn ihr euch daran noch erinnert. Ja, noch kein schwarz, ja. Genau, es war nur schwarz und dann erst später kam dann auch eben dieser weiße Hintergrund, den wir noch so kennen. Ja, und damit wäre das ja nach dieser Änderung eigentlich die neueste. Ne, nur an die beiden kann ich mich jetzt nur noch erinnern. Ja, okay. Gut, dann machen wir weiter mit dem Anime in Japan, beziehungsweise starten mal in Japan noch nicht beim Anime, sondern erstmal beim Nintendo 3DS. Da gibt es jetzt ein neues Spiel, und da hat Kevin noch ein paar Informationen für uns. Also, ja, richtig, Philipp hat schon gesagt, ist, in Japan geht es rund, die zocken ja alle, die Japaner. Und für Nintendo erscheinen auch oft tolle Spiele. Ist auch schon für den Gameboy, wie er Marcel da schön in seinem Let's Play beweist. Auch für den Nintendo DS und jetzt auch ein Spiel in Entwicklung für den Nintendo 3DS, nämlich Detective Conan Marionette Symphony. Dieses soll am 25. April diesen Jahres in Japan erscheinen, für den 3DS von Namco Bandai. Ja, was soll man dazu sagen? Es gibt einen Trailer vom Spiel. Es sieht genau, also vom Prinzip her kam es mir so vor wie die anderen DS-Spiele von Conan. Es wird wahrscheinlich auch wie die anderen Spiele außer dem Wii-Spiel der Mirapolis-Ermittlung wieder nicht nach Deutschland schaffen. Aber es bewegt sich was in Japan, auch im nicht nur im Anime-Bereich, nicht nur im Manga-Bereich, sondern auch im Videospiel-Bereich mit Conan. Ja. Finde ich eigentlich eine tolle Sache. Ich auch. Und wäre auch froh, wenn so ein Spiel mal nach Deutschland kommen würde. Ja. Ist ja bisher nur bei der Mirapolis-Ermittlung passiert für die Wii, dass ich auch mir gekauft habe und bitter enttäuscht wurde von diesem Spiel. Also ich kann es nicht empfehlen. Nochmal der Hinweis hier, ich habe schon 10-mal erwähnt, aber in anderen Podcasts, aber nicht kaufen. Auf jeden Fall nicht kaufen. Das kann ich als Conan-Fan sagen. Und gut, dann würde ich sagen, schmeißen wir Kevin auch mal für heute hier raus, da wir jetzt anfangen zu spoilern sozusagen. Wenn ihr auf dem deutschen Stand bleiben wollt, dann solltet ihr es auf jeden Fall auch ausschalten. Richtig. Ja, dann verabschiede ich mich schon mal von Kevin und danke für die Teilnahme. Ja, gern. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten News-Podcast wieder. Beim nächsten Mal hören wir uns wieder. Versprochen. Okay, ciao Clemens, ciao Marcel. Bis zum nächsten Mal, liebe Conan-Fans. Gut, dann machen wir weiter mit dem Anime in Japan. Da gab es wieder etliche neue Episoden. Fangen wir mal an mit den ältesten Episoden aus dem Dezember noch. 678, 679, wir steuern ja schon auf die 700 zu. Das war das Mystery-Theater von Nagasaki. Und die Episoden habe ich wie die anderen, die wir heute noch besprechen, leider noch nicht gesehen. Aber ich denke mal, dass Clemens und Marcel dann ein paar Informationen zu haben und ja, übergebe dann einfach mal an euch. Ja, auf jeden Fall ist es jetzt mal durch die einmonatige Pause jetzt von dem News-Podcast länger her, dass ich es gesehen habe. Ich erinnere mich jetzt auch kaum noch an die Details, aber so ungefähr ging es ja darum, dass es wieder diese alljährliche Mystery-Tour war. Und diesmal ging es eben nach Nagasaki mit Kogoro, Conan und Ran. Und in Nagasaki stoßen die auf so eine Filmtruppe, die da gerade was aufnimmt. Und ich erinnere mich noch an die lustige Szene, wo da irgendwie am Set ein Mord gedreht wurde. Und Kogoro denkt gleich wieder, als jemand da schreit, es ist ein Mord. Und dann rennt er natürlich sofort dahin und platzt so mitten in die Filmszene und unterbricht da alle. Und so lernt er eben dieses Filmteam kennen. Und wie sich herausstellt, ist da, ich glaube, der Drehbuchautor war's, der ist verschwunden. Und nun ist es so, dass das Drehbuch noch nicht fertig geschrieben ist und der Täter noch nicht feststeht in dem Mordstück, das sie da aufführen. Und daher bittet der Regisseur eben Kogoro darum, den Täter selbst zu schlussfolgern und das Stück entsprechend zu ergänzen. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es genau weiterging. Auf jeden Fall suchen sie dann auch den Drehbuchautor und sie sehen ihn dann wohl auch bei einer Verfolgungsjagd. Und am Ende der ersten Episode gibt es so einen kleinen Schock, weil es da einen Angriff gibt auf ein Mitglied der Crew. Und da wird dann Ran für verdächtig gehalten, weil sie angeblich gesehen wurde, wie sie das Crewmitglied niedergeschlagen hat. Ja, das ist so der Aufreger, dass Ran da mal die Verdächtige ist. Ansonsten ist der Zweiteiler für ein Anime-Original, würde ich sagen, überdurchschnittlich, halt auf einem guten Niveau für eine Mystery-Tour. Aber, ja, so außergewöhnlich im Kopf geblieben ist er mir jetzt nicht. Also ich denke mal, ich gebe da 3 Kogoro-Schnauzwerte für. 20 Jahren. Und der geht jetzt bei... Ja, also das kann ich auf jeden Fall bestätigen. In dem Sinne, also dass die Episode eben, ja, nicht unbedingt so ganz in Erinnerung bleibt und aber dennoch auf einem Niveau von 3 von 5 ist. Und aus diesem Grunde würde ich auch diese Punktzahl vergeben für den diesjährigen Mystery-Fall. Ja, dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter, nicht mit der nächsten Episode. Das ist ja schon wieder so ein kleines rundes Jubiläum. 680 war das. wieder ein Anime-Original, allerdings diesmal ein Einteiler, und zwar das Cactus Chaos Preview. Und ja, wie der Titel schon verrät, ging es da um Kakteen, die ausgestellt wurden im Gewächshaus von so einem reichen Mann, der in einem großen Haus lebt und eben Sonoko eingeladen hat. Ich weiß jetzt nicht mehr warum, wahrscheinlich weil die sich kennen, irgendwie reiche Familienkontakte oder so. Und auf jeden Fall ist da eben Sonoko hingegangen und begleitet wurde sie natürlich von Conan und Ran. Und ja, eingeladen hat sie der Familienvater. Und der hat zwei Söhne, wenn ich mich richtig erinnere, einen älteren und einen jüngeren. Und die sind wohl sehr auf das Erbe des Vaters aus. Allerdings hat der sich jetzt wohl dazu entschieden, ihnen nichts zu vererben, sondern er hat sein Testament umgeschrieben und will seine teuren Kakteen, die er da im Gewächshaus hat, an, ich glaube, einen botanischen Garten spenden. Ja, und auf jeden Fall seiner eigenen Familie und seinen zwei Söhnen nicht zukommen lassen. Ja, jetzt kann man sich natürlich vorstellen, in einem Krimi hegen die beiden Söhne Mordgedanken, beziehungsweise wollen irgendwie an das Testament rankommen. Und ja, so ist es dann auch tatsächlich. Nach irgendwie 20 Minuten oder ja, abends irgendwie auf jeden Fall ist dann am Gewächshaus ein Alarm geht los. Und als Conan und Co. dahin gehen, finden sie den, ich glaube, der Vater, nicht? Ja, klar, tot davor. Und einer der beiden Söhne hat das Testament in der Hand und ist unmittelbar am Tatort. Und jetzt ist eben die Frage, wer ist der Täter? Der ältere Bruder, der jüngere? Oder es gibt auch noch ein Hausmädchen, glaube ich, das dabei war. Ja, ich habe den Fall, glaube ich, gar nicht zu Ende gesehen, sondern nur überflogen. So von der Thematik war er relativ standardmäßig, drei Verdächtige, eine Alarmanlage halt, das war das Spannende, der Trick. Und ich gehe mal so in Richtung tendenzmäßig 2 bis 3 Sonoko. Was hat sie immer, so ein Haarreifen, nicht? Haarreifen, sagen wir mal Haarreifen. Ja, war jetzt nicht der Überflieger, so ein normaler Einteiler, halt so ein Anime-Original, was man so erwarten kann. Ja, also ich selber habe die Episode noch nicht gesehen. Werde sie mir aber wahrscheinlich noch ansehen, da es ja auch von früher, da man vielleicht noch die Episode 38 kennt, nämlich ist ja auch ein Filler-Fall, wo es auch noch um Kakteen in einem gewissen Sinne ging, nämlich der Kaktusblütenmord, 2002 und 96 in Japan erschienen. Und aus diesem Grunde würde ich mir das nochmal ansehen und ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch an die an diesen damaligen Filler-Episode herankommt, weil die war eigentlich schon in gewisse Dramatik hatte die und ihre eigene Geschichte und ja, ich bin gespannt, wie es da ausgehen wird. Ja, also ich kann sagen, der Kaktusblütenmord ist mir noch gut in Erinnerung. Ich glaube, diese Filler-Episode ist mir jetzt noch ein bisschen in Erinnerung, weil sie so kurz erst her ist, aber ich glaube, in einem Jahr oder so habe ich die komplett vergessen, also so besonders war sie jetzt wirklich nicht. Ja, danach ging es dann auch schon ins neue Jahr 2013 und da ging es gleich los mit einem Dreiteiler aus dem Manga. Das war ja der Fall mit Ausstrahlung über die Liebe, für die ein Leben auf dem Spiel steht, und das war ja wieder mal ein Fall auf dem Polizeirevier von Tokio. Ja genau, also da werden ja die Detective Boys quasi dazu eingeladen für... ja, für so ein Verbrecherprävention-Plakat war das, glaube ich, zu posieren, also damit die fotografiert werden und so weiter. Scheint natürlich nicht, um da nicht abgebildet zu sein, aber die anderen, Conan, Ayumi, beziehungsweise Ayumi, Genta und Mitsuhiko sind davon begeistert und sie warten da eben auf Takagi. Und zuvor hat man natürlich eine Nacht vorher gesehen, wie Takagi sich seltsam verhalten hat und ja, so geweint hat und unterwegs war, sich extra freigenommen hat, früher freigenommen hat, um eben jemanden aufzusuchen, wovon aber allerdings seine Kollegen nicht wirklich wissen, um wen es sich dabei handelt, und viele spekulieren dabei noch um eine Affäre und so weiter, was Sato natürlich sehr verärgert. Ja, und an diesem darauffolgenden Tag vor dem Polizeirevier erscheint Takagi zunächst nicht und auch nicht im Dienst, aber da kommt eben so ein seltsamer Mann, so ein älterer Herr mit so winterlich bekleidet zu dieser Jahreszeit, passt ja auch, es herrschen winterliche Verhältnisse. Und dieser spricht eben die Kinder an, damit sie Takagi so ein, ja, so in Verpackung so eine Verpackung geben, in dem sich etwas befindet, also von Takagi meine ich, dass sie Sato geben sollen, seiner Freundin, wie die Detective Boys sagen, also vom Polizeirevier. Ja, und dann sind die ganz verwundert, wie der Täter sich so verhält, wie der, jetzt sage ich schon viel, wie der genau, mysteriöse Mann sich verhält, und er spricht irgendwie von, es könnte irgendwann zu spät sein, morgen oder übermorgen, und dass es eilt, dass sie das Sato übergeben sollen. Ja, und das machen die dann, und dann sehen die da auf diesem, sehen sie so ein Tablet-PC da verpackt und schalten es ein, und dann sehen sie so eine Videoübertragung, auf dem Takagi gefesselt und geknebelt auf so eine Stange sitzt und um seine Halspartie auch ein Galgen, so ein Seil, und da sind die natürlich alle schockiert und wollen natürlich herausfinden, wo befindet sich Takagi, und sind dann eben auf der Suche quasi. Da wird auch noch Kommissar Matsumoto mit eingezogen, Kommissar Megure und Shiratori auch noch, also quasi eine ganze Polizeietage ist aus dem Häuschen, um eben Takagi zu finden und diese mysteriöse Person da auch ja, zu identifizieren, wer so etwas machen könnte und was Takagi eigentlich an diesem vorherigen Abend vorhatte, wo er hin wollte. Und das ist im Prinzip eigentlich auch sehr interessant, und es hängt auch mit der Vergangenheit von gewissen Charakteren zusammen. Denn ja, wir haben, wenn ich an dieser Stelle erwähnt habe, wir haben noch einen Auftritt von Toru Amuro, der da auch kurzzeitig am Anfang und am Ende zu sehen ist, aber im Fall selber nicht groß mitspielt, allerdings etwas auch damit zu tun hat. Ja, soweit im Ganzen die Handlung. Ja, was ich interessant finde, ist vor allem die vergangene Geschichte, die diese Person, die Takagi sucht, diese ganzen Beziehungs zwischen den Polizisten, er sucht nämlich einen Polizisten, das kann ich an dieser Stelle sagen, und der vor einiger Zeit verunglückt ist. Ja, und das finde ich auch sehr interessant, was eher interessanter ist als die Szenen im Polizeirevier in Tokio, wo dann natürlich auch nicht der Hintergrund so schön ist wie die Außenszenen. Da finde ich nämlich auch allgemein die Außenszenen viel schöner. Und schön finde ich auch noch den Helikopterflug nach Hokkaido, wenn ich das mal an dieser Stelle erwähnen darf. Das sehen wir relativ nicht so oft, gerade auch nicht in Manga-Fällen. So ein Helikopterflug, das sieht man dann wohl eher im Filler oder im Anime, wie zum Beispiel ganz markant Film 13. Ja, genau, das erinnert mich so ein bisschen auch an die Filme, weil hier kommt ja einerseits ein Helikopter vor und andererseits gleich eine Bombe. Also. Und das ist ein Dreiteiler, also schon relativ lang. Könnte glatt ein Kinofilm sein, ist. Ja. Das stimmt. Ja, also ich finde auch so im Vergleich, die Außenaufnahmen sind wirklich viel besser als hier so die Innenaufnahmen im immer einen grauen Polizeirevier, wenn man das so nennen kann. Und die beste Szene fand ich so auch grafisch, die letzte auch, am Friedhof, ja, das fand ich genau. Sehr schön, genau. Und die haben das haben die gut gemacht. Und was ich noch erwähnen wollte, ist auch dieses Brillenglas von Conan, das nur eins, also das linke, glaube ich, von Sicht des Zuschauers, aus der Sicht des Zuschauers beschlagen ist, beziehungsweise diesen Spiegelblick hat. Und das Rechte nicht. Das kenne ich irgendwie noch nicht so sehr. Das kennen wir zum Beispiel aus dem aktuellen Opening 35. Und da ist nämlich auch der, sieht man auch zu Beginn so nur auf der linken Brillen, ja, auf dem linken Brillenglas aus der Sicht des Zuschauers diesen Blick. Und das sehen wir dann auch in der Episode, was ich auch ja, interessant finde. Und ansonsten besteht eben die Episode, was mir auch auffällt, sehr oft von den Befehlen des Kommissar Matsumoto. Also wenn der auftritt, dann sind die Polizisten immer aus dem Häuschen und sagen nur Hi! Da müssen die immer nur die Befehle leisten, da sagen die alle im Chor immer Hi! Das und ist so weiter. Das japanische Pflichtbewusstsein, ja. Ja, das sind so im Großen und Ganzen die Handlung. Die finde ich auch, der Täter ist irgendwie so, ja, das Ende da, also zwischendurch ist es doch sehr, ja, so seltsam quasi, dass, wie sich das so entwickelt. Und ja, viel interessanter sind auf jeden Fall diese Hintergründe, die auch parallel erzählt werden. Und ja, der Täter endet ja nicht gerade sehr schön. Ja, also ich habe den Fall auch schon im Manga gelesen und kann daher ein bisschen was erzählen. Also ich finde es auf jeden Fall spannend, weil auch Toru Amuro mal wieder mit dabei ist, beziehungsweise was heißt mal wieder, also er ist auch mit dabei und sorgt natürlich für den einen oder anderen Spannungsmoment. Vor allem auch das Ende, das Clemens ja schon erwähnte, ist auf jeden Fall sehr einprägsam und das dürfte auch noch für Spekulationen sorgen. Der Fall an sich, den fand ich auch vor allem wegen dieser Hintergrundgeschichte, also wegen der vergangenen Ereignisse, die hier aufgegriffen werden, sehr interessant und auf jeden Fall für jeden Takagi und Sato-Fan sollten diese Episoden ein Muss sein. Und ja, auf jeden Fall. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen und werde auf jeden Fall auch noch reinschauen. Hab aber noch eine Menge aufzuholen, von daher dürfte das noch einige Zeit dauern, denke ich mal. War mir nicht ganz sicher zwischen 3 und 4, werde mich aber hier für 4 von 5 entscheiden, ganz einfach, weil es doch in gewisser Weise heraussticht, ja, von den ganzen Szenen und so weiter. Ja, ich fand den Fall absolut sehenswert, war auch im Anime eigentlich perfekt umgesetzt, nicht irgendwie in die Länge gezogen, wie zum Beispiel der Fall um Kapitel 800, der auf 4 Episoden gestreckt wurde. Ja, waren es 3 Episoden für 5 Kapitel, das ist vollkommen perfekt. Nur am Anfang der 3. Episode war die Zusammenfassung am Anfang etwas lang, aber das war mit 2 Minuten noch okay. Ja, ansonsten ist alles dabei, nicht? Bomben, Helikopter, Sato Takagi mal wieder, das war wirklich lange her. Dann eine Hintergrundgeschichte zu den Polizisten um Takagi und auch Amuro. Kein Mord, eine Entführung, ein interessanter Täter, der ein interessantes Ende findet. Ja, aber auch viel Selbstmord. Ich kann eigentlich gar nichts kritisieren an dem Fall und gibt daher 5 von 5 Polizeimarken. Also für mich wahrscheinlich das Highlight in diesem Jahr, wenn nicht noch irgendein Anime-Original kommt, ist sehr überragend, mich überraschen sollte. Ja, ich werde noch keine Bewertung abgeben, da ich den Fall im Anime noch nicht gesehen habe. Kann aber auch vom Manga her durchaus auf, ich weiß gar nicht, wie viel ich damals gegeben habe. Ist ja immer eine andere Sache, wenn man das vorher und also wenn man das direkt noch in Erinnerung hat und wenn man von ein bisschen darauf zurückblickt. Also ich würde auf jeden Fall, ich glaube 3 gebe ich mal von 5 Abzeichen, aber ja, vielleicht ist eine Anime-Umsetzung deutlich besser geworden. Ich habe da bisher nur ein paar Bilder im Wiki zugesehen und die sahen auf jeden Fall auch sehr vielversprechend aus. Auf jeden Fall teils 1:1 umgesetzt und dementsprechend freue ich mich da auch schon drauf und ja, wie gesagt, kann ich nur empfehlen für jeden Takagi und Sato-Fan und ja, und die kommenden Episoden, das sind die Episoden 684, 685, Schaum, Dampf und Rauch. Und ich glaube, ihr wisst schon, warum ich so gern darauf zu sprechen kommen möchte. Da ist nämlich mein Lieblingscharakter mit dabei und ich glaube, das ist... Yamamura. Yamamura ist mit dabei. Das stimmt überhaupt gar nicht, aber... Ja, ich kann ja mal kurz einleiten in den Fall, falls ihr ihn noch nicht gesehen haben solltet, könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, worüber wir heute nicht sprechen werden. Denn es, Ai und Conan wollen auf einen Skiausflug, soweit weiß ich noch. Dann sind die Professor Agasa ist mit Mitsuhiko, Ayumi und wer ist da noch mit dabei? Genta schon losgefahren. Deswegen bitten Ai und Conan Subaru Okia, sie dorthin zu fahren. Dabei treffen sie auf Takagi und sprechen kurz über den letzten Fall. Dann bemerken sie einen Mord auf der Straße sozusagen und fahren dort direkt hin, machen 3 Tatverdächtige aus und es geht jetzt eben darum, wer von den dreien den Mord an diesem Mann begangen hat. Ich glaube, es war ein Mann. Und alle 3 haben einen vermeintlichen Beweis, dass sie noch vor kurzem in ihrer Wohnung waren. Da muss dann eben Conan herausfinden, beziehungsweise auch Okia, obwohl es eigentlich mehr um Conan geht, der in diesem Fall ermittelt. Er muss herausfinden, welcher von diesen 3 Tricks, also welcher von diesen 3 vermeintlichen Beweisen sozusagen, der ja nicht stimmt, was jetzt erlogen und was jetzt von diesen 3 Sachen der Trick ist. So. Genau, und da kommt es auch noch zu spannenden Situationen zwischen Okia und Ai, soweit ich mich erinnern kann. Und das geht auf jeden Fall wieder auch mit der Haupthandlung ein Stückchen weiter. Das ist ja immer sehr schön, wenn man das so in den normalen Fällen sozusagen noch hat. Ja, an dieser Stelle passt es auch, denn man sieht ja auch wieder Subaru Okias kleines Auto, nämlich den Subaru 360, ne? Der in seiner rosa Pracht erscheint. Und das passt dann auch nur ein kleiner Verweis. Wir haben ja auch aktuell eine Umfrage, wonach in der gefragt ist, was ist denn euer Lieblingsauto in Detective Conan? Und da habt ihr nämlich noch die Möglichkeit, euch nochmal gewisse Autos, wie zum Beispiel jetzt aktuell Subaru 360, anzusehen und vielleicht für ihn abzustimmen, wenn ihr ihn mögt. Genau, gut, dann machen wir weiter mit dem Kaito Kid Anime. Da sind ja zwei Episoden erschienen. Die unweite Crystal Mother, Episode 11 und Episode 12, Tränen der Liebe für Dark Knight. Und soweit ich weiß, hat sich die bisher auch noch keiner von uns angesehen. Daher möchte ich die auch erstmal im Raum stehen lassen. Oder hat von euch beiden noch jemand eine Ahnung, was damals im Manga-Fall entsprechend passiert ist? Ja, also ich habe die Episoden überflogen. Ich habe sie nicht wirklich gesehen. Okay, das ist natürlich auch gut. Ich kann sagen, worum es ungefähr ging. Also in der 11. Episode, die kommt euch sicher bekannt vor, das ist nochmal praktisch eine Neuauflage der 4. OVA. In der 4. OVA, das wäre ein Kid-Fall. Allerdings war da Conan mit dabei. Es basiert ja ursprünglich auf dem Kaito Kid-Manga. Allerdings wurde in der 4. OVA eben Conan mit einbezogen. Und zwar ist da irgendeine englische Königin in einem Zug, in so einem Luxuszug umhergefahren durch Japan und hatte da irgendwie ein Juwel bei sich oder einen Edelstein. Und natürlich haben dann gleich alle spekuliert, es könnte dieser Pandora sein. Natürlich ist dann die Organisation damit an Bord des Zuges und auch Kaito Kid. Und natürlich auch Inspektor Nakamori oder Kommissar Nakamori ist er, glaube ich, der den Stein schützen will vor der Königin. Und die Königin hat noch ihren, ich glaube, Sohn dabei, ja. Der hieß, glaube ich, sogar Prinz Philipp. Und den behandelt sie irgendwie sehr schlecht. Und Kaito Kid findet dann tatsächlich raus, wo sich der Stein befindet. Und schafft es auch, ihn zu stehlen mit einem Trick. Aber am Ende begegnet er dann der Organisation in dem Zug und dann, ja, kommt zu einem richtig großen Aufeinandertreffen. Wo dann auch der kleine Junge involviert wird, der Prinz. Ja, genau, also dem schließe ich mich an. Ich werde wahrscheinlich die Kaito Kid-Episoden selber in einem Blog mir nochmal ansehen, um so einen Gesamtschluss erstmal darüber zu ziehen. Und ja, bin gespannt natürlich auch, wie sich das dann weiterentwickelt, da man ja in dieser da man nun auch mehr von der Organisation in gewisser Weise erfährt und auftritt, was ja zu Beginn der Bände noch nicht der Fall war, aber jetzt dann eben ausgeweitet wird. Ja, und ich bin auch gespannt, welche Rolle noch Anokata weiterhin spielen wird, ob es noch weitere Auftritte von dieser Person geben wird. Und da diese ja auch anders gezeigt wird ein wenig als Anokata in Detective Conan, denn diese Person aus Detective Conan haben wir ja nicht so im eigenen Büro gesehen, soweit zumindest der Stand. Ja, ja, zumindest wurde es nicht so kenntlich gemacht. Ja. Bei Kaito Kid hat er das Go-Show ja natürlich nicht anders gestaltet, was ich finde, denke ich, auch sehr sinnvoll ist, ja. Ich finde schon erstaunlich, dass sich Aoyama zwei verschiedene Organisationen scheinbar ausgedacht hat mit verschiedenen Bossen, aber beide irgendwie mit schwarzer Kleidung. Also schon ganz interessant. Wir haben ja noch die 12. Episode, aber da gehen wir mal schnell rüber. Ja, mit der kenne ich mich nicht ganz so gut aus, weil es keine Episode davor gab, also die hieß ja Tränen der Liebe für Dark Knight. Und da wird Kaito Kid auf der Flucht von der Polizei, also da war er wieder mal auf dem Diebstahl, in die Enge getrieben. Weil er seinen Hängegleiter nicht benutzen kann, hat ihn die Polizei praktisch eingekesselt und er kann nicht mehr fliehen. Dann wird er allerdings von einer mysteriösen Person über so ein Funkgerät kontaktiert, die ihm helfen will zu fliehen. Und diese Person stellt sich als gesuchter Schwerverbrecher raus, der international bekannt ist. Und der heißt, der hieß nicht Dark Knight, der hieß, glaube ich, Nightmare. Und der bietet ihm dann an, mit ihm zusammenzuarbeiten und dann kündigt Kid auch kurze Zeit später einen neuen Diebstahl an, zusammen mit Dark Knight. Und an die Details erinnere ich mich nicht mehr, aber ich weiß noch, dass die Episode ein ziemlich ungewöhnlich tragisches Ende hatte. Also ja, in dem Sinne war sie ziemlich sehenswert, denke ich. Also ja, kann man durchaus empfehlen, glaube ich. Was da noch interessant ist, ist ja der Titel Dark Knight, was ja in der Filmbranche man eher mit Batman verbinden würde, als Dunklen Ritter von DC Comics. Und außerdem tauchen da, glaube ich, Charaktere auf, die heißen mit Nachnamen Connery, was ja auch der Nachname eines James-Bond-Darstellers Sean Connery ist. Ne? Ja, da hat sich ja auch mal wieder Anspielungen bedient. Ganz genau, ja. Das, aber passt ja auch in gewisser Weise mit, ja, mit Kaito Kid zusammen. Da hat er einen anderen Spielraum, als er es in Detektiv Conan hat. Da halten immer Detektive oder sonstige Persönlichkeiten wieder aus der Öffentlichkeit her. Und ich glaube, Dark Knight hießen dann die Ohrringe, die er stehlen wollte. Also so viel zum Episodentitel. Ja, wir sind top informiert, was Kaito Kid angeht, man merkt. Ja. Ich denke mal, Top begeistert. nächstes Mal werden wir, glaube ich, ein bisschen informierter sein, was die Episoden angeht. Und dann kommen wir auch mal zu den Episoden, die uns dann als nächstes erwarten. Im Februar, ich glaube, da hat Marcel erst vor kurzem den Episodenplan veröffentlicht. Und ja, was erwartet uns denn alles im Februar? Ja, ich sag mal zunächst, es gibt auf jeden Fall widersprüchliche Meldungen immer. Es gibt ja keine offiziellen Episodenpläne mehr, sondern es gibt nur noch die, die von Fans gepostet werden, die in irgendwelchen Zeitschriften das nachlesen. Und da gibt es dann immer Probleme. Also bei dem einen Episodenplan gab es zum Beispiel einen, der hat den 30. Februar eine Episode angegeben. Es gibt da keinen 30. Februar, also ist da eine Missinformation. Und in dem anderen Episodenplan war bei einem Titel ein grammatischer Fehler in dem Episodentitel. Also insofern sind beide unglaubwürdig, aber ich habe mal jetzt den genommen, bei denen die Episoden ja sinnvoller klingen, die Titel. Und demnach erwartet uns jetzt Anfang Februar einmal ein einteiliges Anime-Original mit dem wirkungsvollen Titel Das Auto, das eine Zeitbombe geladen hat. Da denkt man wieder an den Dreiteiler mit Sato und diesmal ist die Bombe eben nicht unter so einem Holzbrett am Hochhaus, sondern anscheinend in einem Auto drin. Und in der Vorschau sieht man auch wieder so einen Countdown, wie die Bombe runtertickt. Also es verspricht auf jeden Fall actionmäßig zu werden, die Episode. Und danach geht es wohl mit einem Zweiteiler weiter aus dem Manga, was ganz interessant klingt, weil der Titel heißt Yusaku Kudo, sein ungelöster Fall. Und ja, dem Kapitel nach der Vorlage geht es tatsächlich um einen Fall, den Shinichis Vater angeblich nicht lösen konnte und auf den jetzt Conan wieder stößt. Und das könnte Und ganz... mysteriöse Charaktere, ne? Ja, die kam, glaube ich, auch vor. Stimmt. Exakt. Um einen zu nennen, Subaru Ogier. Ja, es geht mal wieder um Shinichis Haus und was sich da drin so alles abspielt. So viel weiß ich, Genau, glaube ich, also noch. auf jeden Und Fall natürlich der blonde, gut gebräunte junge Mann, ne? Ist er auch zu genau. sehen? Ich meine gar nicht. Ja. Ja, sicher? Ich weiß noch, Ja, dass auf jeden Fall Sera mit dabei ist. Dass es da auf jeden Fall zu einer Szene in Shinichis Haus kommt, die uns als Manga-Fan und Leser des 61. Manga-Bandes auf jeden Fall schon bekannt vorkommen dürfte. und danach geht es dann wieder mit einem Anime-Original weiter. Also angeblich sage ich immer. Und zwar kommt es schon Anfang März, da sind wir jetzt aber schon weit voraus. Und das trägt den Titel Der Täter, der nicht existiert. Also, ja, ein Anime-Original mit einem kuriosen Titel. Also wahrscheinlich ist dann irgendwie, ich weiß nicht, was man sich da vorstellen kann, irgendwie die Suche nach dem Täter. Selbstmörder. Ein Ja. Selbstmörder diesmal wieder. Irgendwie sowas. Und dann ist es in Wahrheit ein Mord oder so. Ja, gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den neuen musikalischen Untermalungen bei Detective Conan. Es gibt ja jetzt wieder ein neues Opening und ein neues Ending. Das neue Opening kenne ich ausnahmsweise sogar schon mal. Das ist von Maikuraki Try Again. Und ich muss sagen, das hat mir sehr zugesagt. Ich habe es noch nicht in Zusammenhang mit einer Episode gesehen, aber trotzdem finde ich das Opening von den Animationen auf jeden Fall sehr gut und auch von der Musik her sehr gelungen. Also es lädt zum Mitsingen ein und ja, ich finde auch toll, dass viele Charaktere vorkommen und vor allem auch, dass Sera, Amuro und Okiya zu dritt alle im Opening zu sehen sind und entsprechend, ja, finde ich das Opening auf jeden Fall sehr gelungen. Ich weiß ja nicht, wie ihr es so fandet. Ja, also Furchtbar. zum ersten Mal sah man ja dieses Opening zu Beginn der Episode 681, also dem Fall mit Takagi und Sato. Und insgesamt sind es ja 20 Charaktere im Vergleich zum letzten Opening, waren es noch 18. Und diesmal ist kein Kaito Kid und sonstige Charaktere aus Kaito Kid dabei, sondern hier liegt dann auch wieder der Schwerpunkt eben auf Detektiv Conan und es sind einiges an Polizisten da, passen natürlich zu dem Dreiteiler, wie zum Beispiel eben, genau, wie du schon sagte, Sato und so weiter, Takagi, Chiba und Megure und so weiter, Shiratori. Ja, und ich persönlich fand die Animation ja eigentlich sehr gut gelungen, ja. Und vor allem auch der Beginn, wo man Conan sieht, in relativ schnellen Bildern, wechselnd aus der Perspektive. Und ja, und mit diesem einseitigen Brillenspiegelblick, wenn ich das so nennen kann. Und ja, insgesamt denke ich, würde ich an dieser Stelle erstmal Marcel weiterreden lassen, denn im Großen und Ganzen bin ich, also nachdem ich zum Beispiel seine Kritik im Forum gelesen habe, doch recht übereinstimmen mit dem, was er geschrieben hat. Und da würde ich ihm erstmal den Vortritt, ja, überlassen. Und er würde wahrscheinlich Kuraki sagen, try again. Bitte. Ja, könnte man so sagen. Also ich stimme auf jeden Fall Philipp insofern zu, dass das Lied Stimmung macht und man mitsingen kann. Allerdings finde ich es thematisch sehr unpassend, weil es eben eine Krimiserie ist. Und naja, da sollte man schon vom Motiv her einen etwas anderen Stil wählen, finde ich. Ja, es kommt sehr viel Englisch vor, was okay ist, aber es wiederholt sich sehr oft. Also ich glaube, ich habe 18 Mal Try Again gezählt, was vom Text her an Eintönigkeit, also ich glaube, bisher nicht überboten wurde in einem Conan Opening. Ja, ansonsten, ja, der Stil im Refrain ist es sehr eintönig mit diesem Try Again. In der Strophe ist es nichts Besonderes und finde ich sehr unpassend. Was ganz gelungen ist, sind diese Szenen mit Wermut, wo sie so gezeigt wird, wo es ein Kriselton ist und so ein mysteriöser Hauch da reinspielt. Aber ansonsten gebe ich Die ja Musik. eigentlich auch die einzige Vertreterin in gewisser Weise der Organisation darstellt, weil zum Beispiel Gin und Wodka und Corn Chianti und so weiter auch kein FBI-Mitglied finden da wirklich nicht Platz, Na, ja. wobei man sagen muss, dass es in der aktuellen Arc ja eigentlich gar nicht um die Organisation in Genau. dem Sinne geht und Das hat dementsprechend man finde angepasst. ich auch richtig, dass dort vor allem jetzt Zera, Okia und Amuro im Vordergrund stehen. Ja, Jin ist ja Genau, inzwischen zu so einem Nebencharakter fast verkommen, muss man ja. schon sagen. Genau. Das sieht man dann auch wieder am, ja, am Mystery Train Fall, ne? Genau, der auch noch im Anime kommen wird. Wahrscheinlich in diesem Jahr auf jeden Ja. Fall noch. Ja, dann sage ich noch kurz was zur Grafik, also zur Animation. Von der Qualität her ist es gut, auch die Übergänge sind schön gemacht. Allerdings ist die Gestaltung, finde ich, nicht so gut gelungen. Man hat wieder sehr viele eintönige Hintergründe gewählt, also irgendwie schwarz, blau, einfach nur Farben, statt irgendwie mal die Detektei Mori zu zeigen oder das Café Poirot, irgendwelche vielseitigen Hintergründe, auch, oder auch der Strand vom letzten Opening war immerhin mal wechselseitiger mit den Lichtspielen. Und Für die ansonsten, Charaktere aus Osaka war es ja gelb, ein gelber Hintergrund. ja, ich meine, Farben alleine sagen jetzt nicht viel aus, wenn es nur gelb ist und dann Hedwig irgendwie aufblitzt. Und ja, Ja. eben die Charaktere ziehen einfach nur vorbei, werden gezeigt, es wird draußen reingezoomt oder so, sind fast bewegungslos oder haben keine besonderen Szenen. Insofern qualitativ gut, aber vom Aufbau und von der Gestaltung nicht gut. Ach, Eine Unsinn. Was ich sogar nicht zu Beginn bemerkt habe, was ich aber dann später durch Marcells Kritik dann erfahren konnte, ist, dass Shiichi Kudo am Ende das Gesicht wirklich nicht gut animiert wurde. Also es sieht eher so rundlich kindlicher aus wie Conan Edogawa. Und das sieht man nicht sofort, daher kommt dann der Schriftzug der Sponsoren. Und das kann man nur zu Beginn dann kurz sehen, bevor diese Schriftzug kommt. Ja, wie nicht so gelungen da Shinichi Kudo dargestellt ist. Vielleicht ist der Schriftzug extra so platziert, dass er es so Genau, geschickt ja. verdeckt, ja. Um diese Mängel zu bedecken, weil das ja ziemlich schnell geschieht und der normale Zuschauer das wahrscheinlich nicht unbedingt bemerken würde, ja. Ja, und am Ende vielleicht noch zu erwähnen ist diese Landschaft, diese Wiesenlandschaft, wo Conan auf, ja, so springt und da haben sie immer ein bisschen Himmel und auf so einem Baum zurennt, vielleicht auf dem Baum des Lebens. Der Baum der Und Unsterblichkeit. Das genau, Motiv von Baum der Unster Apetit. Unsterblichkeit oder der, ja, was ist der Gegenprozess des Schrumpfens? Die Das, Apoptose, meinst du? genau, ja. Hm. Ja, Ja. und Ja, okay. Also, um mal wollen wir zu. die Bewertung abgeben? Ja, Denke ich, geben, ja. ich glaube, ich sage mal lieber nichts und gebe einfach eine Bewertung ab. Für die Musik würde ich auf jeden Fall, ich fand es auf jeden Fall gut. Marcel sagte zwar, dass es nicht zu einer Mystery-Serie passt, stimme ich mir auf jeden Fall zu. Es gab auf jeden Fall bessere Openings und Endings von Maikuraki und dementsprechend würde ich hier 4 von 5 ja, Animationsstiften geben oder keine Ahnung was. Und von den Animationen würde ich, glaube ich, ähnlich gehen. Also ich fand es schön, dass viele Charaktere zu sehen waren. Ja, ich gebe dann mal, ja, ich würde sagen 3 von 5 Abzeichen, Detective Voice Abzeichen oder Okia Brillen kann ich auch geben, er taucht dir auf. Genau, das, der kommt doch so, genau, der ist jetzt sehr relativ zentral und links und rechts sind dann Sera und Amuro, ne? Ja, ihm wird da eine gewisse höhere Bedeutung dann gemessen, weil er schon früher und öfter aufgetreten ist, ja. Ja, ich bin mal barmherzig und gebe wegen der mysteriösen Passagen mit Wermut mal noch eine Musiknote statt 0, was ich auch durchaus mal gebe, bisher noch nicht gegeben habe. Und ja, animationstechnisch ist auch viel Luft nach oben, also da gab es schon deutlich Besseres, also es waren auch keine witzigen Szenen großartig dabei, nur ein bisschen rumgehopse oder so, ein bisschen hin und her zoomen. Von daher gebe ich da 2. Pfui. Nee, schon gut. Ja, also durch die 2 von 4 für die Musik und 4 von 5 für den restlichen Eindruck komme ich auf ein Gesamtergebnis von 3 von 5 Kornenbrillen und ja, man kann noch in gewissen Maßen von ja einem angemessenen, was, wenn man den musikalischen Teil nicht mit einbezieht, sprechen. Wir bekommen jetzt auch ein neues Ending im Februar von einer neuen Band namens Boyfriend. Und was da ganz besonders dran ist, ist, dass die nicht aus Japan kommen, sondern aus Südkorea. Also dass wir jetzt erstmal eine nicht-japanische Band bekommen, die ein Ending in dem Fall singt. Was ich sehr interessant finde. Und ich auf Koreanisch? Nee, das Lied ist auf Japanisch, also die Sprachen sind ja relativ nah. Das stimmt, ja. Ich habe auch schon mal reingehört. Es klingt, finde ich, ganz ordentlich. Es ist vom Feeling her ein weihnachtsromantisches Lied, was ja oft bei den Endings leider der Fall ist. Aber bei den Endings finde ich es nicht ganz so schlimm, wenn sie ein bisschen romantisch ausgerichtet sind. Da kann ich es eher noch verkraften. Ja, das denke ich Wobei auch. Wobei es am Ende doch eigentlich auch schön wäre, wenn man am Ende zum Beispiel nach so einer Frage, die ja sehr oft gestellt wird von Gosho Oyama und die Produzenten der Anime-Episoden dann übernehmen, und am Ende dann eben so mysteriöse Szenen, wie die am Friedhof beispielsweise auftauchen. Wenn solche Fragen auftauchen, wenn nicht sofort irgendwie so etwas tralalala kommt. Ja, ich weiß, was du meinst. Du kommst auf einmal dieses Secret Love Ending und dann ja. Ist die Atmosphäre ja, tot. Exakt. Ja, dann tot hätte lieber vielleicht noch etwas so ein bisschen musikalisch raushauen können, wo dann noch so eine Frage auch musikalisch noch bis zum Ende bleibt, bevor dann der nächste Programmpunkt kommt. Ja. Aber... Genau, da wird ist so ein Bruch, das stimmt, ja. Das naja, ist ja Problem. Nicht jede Folge, die so endet, ja, aber viele sind nun mal so, ja. Man kann ja auch ein melancholisches Ending machen und dann hat eine Folge auf einmal ein Happy End und das zerstört wieder die Stimme, also, ja, man muss einen Mittelweg irgendwie finden, aber, ja. Ja, man kann gespannt sein, wie die letzten Episoden dann, was die für ein Opening und Ending haben, ne? Mal sehen, das wird noch wahrscheinlich eine lange Zeit sein, ja, kann man nur spekulieren. Ja, auf jeden Fall. Ja, die Aussprache ist auf jeden Fall sehr interessant von den Koreanern. Also die sprechen vieles gut aus, aber ich glaube, bei den Zusilben und so machen die so Z oder Du oder ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ja. Also es ist ganz interessant, man hört so feine Unterschiede im Gegensatz zu Japanern. Mal sehen, wie es wird. Ich bin sehr gespannt. Ja. Wird wahrscheinlich Infinity und dran enden. Ja, wie immer, kennen wir schon ziemlich häufig. Ja, da würde ich sagen, kommen wir mal zum Manga in Japan, bevor wir uns hier noch Ewigkeiten aufhalten. Da gab es ja jetzt, um mal vorne anzufangen, ein neues Interview mit Aoyama, in dem er Agasa endgültig als Boss ausschließt. Was für eine großartige Neuerung, da hätten wir gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, Agasa wäre der Boss. Viele Hoffnungen sind gestorben. Ja, ich dachte schon, Agasa wäre der Boss. Naja. Ja, wir haben wirklich alle darauf spekuliert und sogar schon gewettet, aber das ist jetzt alles hinfällig. Ja. Jetzt müssen wir Gosho dazu drängen, dass er jetzt noch Genta als Boss ausschließt. Dann haben wir ihn. Ja. Genau. Ja, zudem wird es höchstwahrscheinlich 2014 ein großes Zusammentreffen mit der Organisation geben, zum 20. Jubiläum der Serie, also 20 Jahre schon Detective Conan. Und entsprechend hat er auch gesagt, er könnte sich vorstellen, bald ein neues Organisationsmitglied auf den Plan zu rufen. Und ja, da bin ich auch gespannt, was das denn sein könnte. Also, Ja, also ich tippe ja auf ein männliches Organisationsmitglied. Ihr könnt ja auch gleich mal eure Tipps abgeben. Und möglicherweise ist es ja vielleicht mal, ja, vielleicht ist es sogar wieder ein Whisky, wie es ja schon Rye und Bourbon sind. Oder es ist vielleicht etwas Neues, vielleicht wieder ein Obstbrand wie Calvados. Oder was gibt's denn sonst noch für Spiritosen wie Cognac, Armagnac, Devin oder wie das heißt? Ich bin gespannt und ja, man kann wirklich schon mit darauf wetten, wie das neue Organisationsmitglied heißen könnte und welches Geschlecht es hat und wie es tätig ist, also in welche Abteilung quasi. Man kennt ja so eine Art Unterteilung, ob es jetzt wie Wermut und Bourbon, was ich nicht erhoffe, da es ja schon genug davon gibt, ein Spürhund ist, dass man loshetzt auf andere ehemalige Mitglieder, dass es jagen soll oder bestimmte Identitäten klären soll und so weiter, sondern vielleicht auch mal jemand, der etwas in der internen Abteilung tut, wie zum Beispiel es Sherry früher tat, in der Forschung oder sonstige Geschäftlichkeiten erledigt, wie es Wodka und Tequila tun oder getan haben. Genau, also ich fände es auf jeden Fall auch toll, wenn es mal wieder in dem Bereich zum Beispiel der Softwareprogrammierung weitergehen könnte. Mit Itakura und Tequila hatten wir ja schon einiges, was dann allerdings ein bisschen in den Hintergrund gerückt wurde. Und wenn das da mal weitergehen könnte, wäre es auf jeden Fall auch schön. Ich finde aber allerdings, dass es mit dem neuen Organisationsmitglied, wir haben jetzt schon ziemlich viele und es ging mit der Bourbon Arc schon ziemlich lange jetzt hin und her. Und als Ausgleich jetzt, kann ja mal wieder ein Alter sterben. Ja, dass er da jetzt noch weitermacht mit neuen Mitgliedern und immer neu, neu, neu und neues Rätsel, hier neu, da neu und nichts Altes gefühlt aufklärt. Ja, ich weiß nicht, irgendwann wird es dann, glaube ich, schon ein bisschen lang und ich fände es okay, wenn jetzt wie Tequila oder wer waren da früher noch, irgendwelche auftreten lässt, Pisco auftreten lässt, die er dann gleich wieder sterben lässt und wo es auch mal wieder... Oder vielleicht mal wieder Numabuchi, Serienmörder, ne? Sowas soll es viel häufiger geben. Es gibt viel zu wenig Organisationsfälle, finde ich irgendwie. Also auch so kleinere irgendwie. Es ist irgendwie ein bisschen traurig so in letzter Zeit. Naja. Ja, das stimmt. Wobei ich es logisch finden würde, wenn es tatsächlich auch noch locker 20 noch oder mehr Organisationsmitglieder existieren, von denen wir eigentlich gar nichts wissen. Ja, sicherlich. Also das ist genau, weil das ist ja im Prinzip logisch. Nur sind natürlich einige, die öfter auftreten wie Gin und Wodka zu Beginn, von Anfang an, und einige, die eben direkt starben bei ihrem Debüt wie Tequila oder Irish im Film, was natürlich nicht zum Hauptkanon gehört. Und vielleicht, aber das genau, dass man eben jemanden aus dem internen Bereich hat, der vielleicht jetzt öfter auftritt oder, wie du sagtest, eben jemanden, der vielleicht auch nur einen kurzen Moment da ist, aber nicht unbedingt sofort sterben muss. Ne? Genau, also das wäre auch schön, wenn er vielleicht zwei, drei Fälle da bleibt und dann vielleicht stirbt, das wäre was ganz Neues. warum nicht? Ja, und zudem hat er Aoyama noch angekündigt, dass er die Beziehung zwischen Cherry und Jin genauer ausführen wird. Da gab es ja zuletzt im Mystery Train Fall ein paar neue Erkenntnisse, beziehungsweise ein ganz kurzes Bild von Jin, als er an Cherry denkt. Und auch Kaito Kid soll zukünftig nicht mehr mit der Organisation in Verbindung gebracht werden. Das heißt, Conan ist wieder auf sich alleine gestellt und hat keinen Dieb mehr an seiner Seite, der ihm helfen wird. Oder Verkleidungskünstler. Ja, genau. Also, ich find's gut, dass die beiden Serien jetzt voneinander getrennt werden. Das fanden ja einige Fans wirklich nicht gut, dass damals Kaito Kid aufgetreten ist und Conan da gerettet hat, sozusagen. Hatte ich auch getrennt sehen müssen. Also, auf der einen Seite war es natürlich logisch, auf der anderen Seite war es irgendwie schade, dass es so gekommen ist, aber wenn es jetzt in Zukunft nicht mehr passiert, war es eine nette Ausnahme und fertig ist das. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Kapiteln. Da gab es ja wieder einige neue, 841 bis 843, nicht ausgelieferte Ware, der Kurierdienst einer Katze und ein Paket für Kudo. Da ging es eben darum, dass die Detective Boys Fußball spielen, dann entdecken sie eine Katze, der sie in einen, Kühllaster folgen. Und dort entdecken sie dann eine Leiche, als der Wagen losfährt und ja, sie wollen dann das irgendwie der Außenwelt übermitteln, können allerdings natürlich nicht raus und entsprechend versuchen sie eine Nachricht an die Außenwelt zu übermitteln. Da kommen auch noch interessante Charaktere zum Vorschein, zum Beispiel Amuro wird informiert und verfolgt dort eben die Detective Boys, versucht sie zu befreien. Oki hat einen kurzen Auftritt und dementsprechend finde ich den Fall auf jeden Fall auch ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen. Ist ein standardmäßiger Detective Boys Fall, der wirklich nicht überragend ist, aber dadurch, dass Okia und Amuro auftauchen und es wieder ein bisschen mit der Haupthandlung vorangeht, kann ich ja durchaus, ich gebe trotzdem mal die durchschnittliche Bewertung von 3 von 5 Katzen, Schnur, Haaren, keine Ahnung, oder Okia-Brillen, 3 Okia-Brillen gebe ich, und ja, kann man lesen, um die Haupthandlung zu verfolgen, ist jetzt allerdings nicht so wichtig. Ich bin mal gespannt, wie es dann auch danach weitergehen wird. Das gab ja am Ende noch eine interessante Wendung, die vielleicht auch die zukünftige Handlung der Serie beeinflussen könnte. Ich bin gespannt. In diesen Kapiteln wird hier auch der Beweis geliefert für die Qualitäten Amuros aus seiner, noch aus der Polizeidienst, Polizeischule, im handgreiflichen Sinne. Also er hat da auch einen kleinen Auftritt in dem Sinne. Und liefert da seine Show ab. Und und muss nicht Sera trotz ihres Jeet Kune Do, trotz dieser Fähigkeit auch, steht ihr nicht, hinterm nichts im Wege? Nee. Deshalb fehlt mir. Steht ihr nichts? Ach, egal. Jedenfalls, da wird er auch zum ersten Mal eine Begegnung, wird er auch auf einen Professor aufmerksam, ne? Agasa gegen Ende hin. Genau. Ja, den und ja auch ja direkt schon zu Beginn kennengelernt hat, nachdem er da sein Haus niedergebrannt ist. Und ja. Ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Wir haben da ja wieder noch 3 neue Kapitel, ist ja viel passiert. 844 Obst des Tages, 845 Unser Territorium, 846 Magischer Schlüssel. Da geht es eben darum, dass Sonoko, Ran und Kogoro auf einer Show gelandet sind, wo, ich weiß gar nicht, ich habe das nicht genau, bisher noch nicht genau verfolgt, wo es eben um bestimmte Tricks gehen soll, soweit ich weiß. Und dann wird eben am Ende eine Person tot in einer Obstkiste aufgefunden. Und da geht es eben darum, diesen Mord aufzuklären. Spannend ist allerdings diesmal die Haupthandlung auch wieder, die weitergeht mit Sera. Sie hat nämlich einen hervorstehenden Zahn, wie Conan auffällt. Beim Lachen steht ihr ein Zahn aus dem Mund hervor. Das bemerkt Conan und wundert sich natürlich, wie das sein kann. Er meint, sie zu kennen, was ja vorher auch schon einigermaßen bekannt war. Er hatte immer wieder gedacht, dass er Sera schon kennen könnte. Und fragt sich jetzt umso mehr, woher er sie kennen könnte. Und ja, das begleitet uns den ganzen Fall lang. Und am Ende des Falls gibt er noch eine interessante Aussprache zwischen Conan und Sera. Und auch Ran dann noch ein paar Worte. Ja, und ja, eine spezielle Beziehung zu Sera. Und wie das dann, was dann am Ende rauskommt, das erfahrt ihr dann hoffentlich bald und irgendwann in 5 Jahren auch im deutschen Manga, denke ich mal. Und der Leser fragt sich natürlich auch umso mehr, ob er Sera eventuell kennen könnte. Ja, wir haben ja schon viele... Was ja auch ein Unterschied ist, weil es kann ja sein, dass Conan sie kennt, aber der Leser kennt nicht die Vergangenheit. Genau, das kann natürlich auch sein. Wir haben ja schon viele interessante Vergangenheitsfälle erlebt, mit dem Mord im Flugzeug beispielsweise, geschehen dieses erste Fall. Dann in New York natürlich, wo die meisten Fans vermuten, dass Shinichi Sera dort getroffen haben könnte. Ist natürlich die Frage, inwieweit das jetzt alles... oder in London vielleicht auch. Also es ist alles ja möglich, da... Bei Seras ersten Auftritt ja auf dem Titelbild des Kapitels ja eine Großbritannien-Flagge zu sehen war auf Conans Hose, wer sich erinnert. Das war ja damals. Obwohl sie aus den Vereinigten Staaten kommen sollte, ne? Ja, genau, wie Akai, ist ja die Schwester, von daher. Ja, und Black selber ist ja wieder in Großbritannien geboren und übersiedelte, aber kam dann nachher nach Chicago. Ja, genau. Und ist da dann wieder aufgewachsen. Also immer diese Bezüge zwischen diesen zwei englischsprachigen Ländern, ja. Ja, wir können gespannt sein, wie sich das entwickelt, und das werdet ihr auf jeden Fall auch im nächsten News-Podcast erfahren und in ein paar Jahren auch in Deutschland, denke ich mal. Ja, bevor ich den Podcast hier beende, möchte ich gerne nochmal auf unsere Kontaktmöglichkeiten verweisen, twitter.com/conannews. facebook.com/conannews, auf iTunes sind wir zu finden als ConanCast, und ich möchte auch gar nicht lang jetzt noch weiter ausschweifen. Das war's nämlich auch, und dann hören wir uns im nächsten Monat mit dem nächsten News-Podcast wieder oder in den kommenden Wochen mit dem nächsten Themen-Podcast. worum es da geht, weiß ich gerade gar nicht, aber es werdet ihr auf jeden Fall erfahren. Und ja, in diesem Sinne sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Ja, viel Geschehen, auf Wiederhören und bleibt sicher. Oh Mann, zu viel XY geguckt oder wie? Genau richtig erkannt, Philipp. Ja, das ist Rudi Zernes Abschiedssatz, genau. Oh Mann, okay, dann drücken wir mal auf Stopp, ne? Ja, drücken wir mal auf Stopp. So, mach ich mal auch.